Anlässlich des 5. Jahrestages der Ernennung des Marschalls Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee widmete ihm die venezolanische Forschungsstiftung für historisches Erbe Ayacucho Generalismus Antonio Joseph Francisco de Sucre y Alcalá, kurz Sucre-Stiftung, ein Geschenk. Der Koordinator des Lehrstuhls für die militärischen Ideen von Hugo Chavez an der venezolanischen Militäruniversität, José González Alcalá Morales, übergab am 19. Dezember dem außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der TVRK in Venezuela das Geschenk für Kim Jong-un.